Moin, moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Die Sonne knallt vom Himmel, es ist richtig abartig heiß oder warm. So, in meinem Zimmer ist es im Moment 23,8 Grad. Draußen, ja, zeigt meine Uhr an 16 Grad, aber ich denke mal, das ist, ich weiß, das ist gefühlt viel, viel, viel, viel heißer, weil wenn man in der Sonne sitzt, das sind, ja, von meinem Empfinden her, ja, knapp, oh, 28 Grad. So, heute ist Dienstag, der 22.09. Und es geht in die letzte Woche. Rucki zucki, also das ist Wahnsinn, wenn man überlegt, man ist gerade erst angekommen oder man war gerade erst angekommen und ja, und schon geht es dem Ende zu. Aber das ist genauso wie mit dem Leben. Man ist gerade geboren und rucki zucki, ja, ist die Hälfte der Lebenszeit schon vorbei. Ne? Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Also, je älter man wird, desto, ja, desto schneller vergeht die Zeit. So. Als Kind hat man das nie so mitbekommen, oder denke ich mal so, wie schnell wirklich die Zeit vergeht. Man war in der Schule, dann waren schon Ferien und ja, und als Erwachsener ist so, ja, man freut sich entweder auf den 1. oder auf den 15. oder wann die nächste Rente kommt und ja, und so geht halt die Zeit, das Leben ruckzuck vorbei. Also, so sage ich. Leide ja unter dem Peter Pan-Syndrom. So, ich lebe ja mein Leben lang in der Vergangenheit und habe mir halt immer geschworen, als Kind nicht erwachsen zu werden. Und das habe ich mir auch beibehalten und sehe halt die Welt mit Kinderaugen und halt nicht ja, mit den Augen eines Erwachsenen. Was ich vielleicht ab und zu mal tun müsste, weil ich hau ab und zu mal ein paar Sachen raus, die eigentlich nicht so gemeint sind. So, ich sehe gerade, wir haben schon fast wieder die 3 Minuten voll. Und ich habe mir ja geschworen, jeden Podcast nicht länger als 3 Minuten lang werden zu lassen. Aber naja, heute machen wir nochmal eine Ausnahme. Ja, wie gesagt, als Kind nicht, nein, jetzt habe ich den Faden verloren, habe mir halt geschworen, nicht erwachsen zu werden. Und ich sage immer von mir selber, ich leide unter dem Peter Pan-Syndrom. Und ja, das ist für manche Leute ab und zu ja, recht schwierig, mit meiner Art klarzukommen. Und ja, ich hau ab und zu mal ein paar Sachen raus und dann, die eigentlich gar nicht so gemeint sind, aber na gut, da muss ich mit leben mit. Da muss ich mit leben mit. Ist auch wieder so ein scheiß deutscher Satz. Naja, scheiß der Hund drauf. Ja, das Leben ist, ehe man es sich versieht, ist es vorbei. Also sagt, meine Mama ist voriges Jahr gestorben, mein Papa ist, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, vor 20 Jahren oder so. Kann auch ein bisschen länger her sein. Ja, nee, länger nicht. Eher vielleicht ein bisschen kürzer. Und ja, ich kann mir halt keine Daten merken oder Namen oder. Es ist schlimm. Ich sage ja immer so. Oder ich vermute, in meinem Gehirn ist Matsche. Matschepampe. Und die Synapsen, die arbeiten nicht mehr so, wie sie arbeiten sollen. Und ja, das ist. Ja, es ist schwierig. Ja, Leuten klarzumachen, dass man sich nichts merken kann. Und irgendwann habe ich auch keine Lust, irgendwie 2, 3, 4 Mal nach den Namen zu fragen. Und ich muss mir dann immer so ein paar Eselsbrücken bauen und den Leuten dann Spitznamen geben. Und ja, das ist halt für mich eine recht schwierige Situation. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wie man innerlich zerfällt, aber ich kann mir nichts merken. Ich musste letztens den Namen meiner Ex-Freundin googeln, weil mir der Name nicht eingefallen ist. Und, was heißt googeln? Ich musste auf Facebook gucken, wie sie heißt. Und das ist eine Katastrophe, ist das. Das ist. Ja, Moment. Moment. Ja, da war gerade eine Sprachnachricht über WhatsApp, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ja, genau. Und das ist halt für mich schwierig. Schwierig. Oder, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist, ich kann mir halt wirklich nichts merken. Null. Du kannst mir jetzt irgendwas sagen und eine Minute später habe ich das schon wieder vergessen. Also. So schlimm ist es nicht, aber so, das ist das, was meine Situation so ein bisschen widerspiegelt und so. Und das ist, wie gesagt, Namen, Geburtstage und so. Meine Mama musste mir immer früher, wo sie noch gelebt hat, immer eine SMS schicken. Und das ist kein Witz, dass ich ja nicht vergessen soll, ihr übermorgen zum Geburtstag zu gratulieren. Hatte mir zwar immer alle Daten auf dem Zettel geschrieben, auch von meinem Stiefpapa. Nur, wenn du da den Zettel verlegst und den Zettel nicht mehr findest, wo du dir die Geburtstage eingetragen hast, ne? Ja, ich habe mir jetzt das Todesdatum von meiner Mama auf dem Unterarm tätowieren lassen und damit ich wenigstens den nicht vergesse. Ja, mein Stiefpapa hat mich am Montag, genau, am Montag, hat er mir ein Foto geschickt, von dem Grab von meiner Mutter. Und dann habe ich dann geschrieben, oh, das sind aber schöne Blumen. Und dann kam eine Sprachnachricht, ich wollte dich nur daran erinnern, deine Mutter hätte heute Geburtstag gehabt. Also, ich wollte dich nur daran erinnern, deine Mutter hätte heute Geburtstag gehabt. Das war am Montag, also gestern. Und dann habe ich dann zurückgeschrieben, ja, ich weiß. Aber ich wusste nicht, was ich dir darauf schreiben sollte. Und dann kam nur dann eine Sprachnachricht. Nee, nee, ist klar. Also, ja, ist schon traurig. Tut mir wirklich vom Herzen leid, dass ich den Todestag von meiner Mutter vergessen habe, aber ich kann mir nichts merken. Und auf dem Grabstein steht auch nur der Name drauf, ne? Und halt nicht das Todesdatum und. Und das ist so Sachen, die mich dann ja, so ein bisschen melancholisch machen und ich bekomme gerade schon wieder Pipi in den Augen und deshalb breche ich jetzt auch hier ab. Ne? Ist alles nicht so einfach. Naja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen stressfreien Tag. Genießt das schöne Wetter, wenn ihr welches habt und bleibt uns gewogen. Oldenburg. Deine Stadt, unsere Stadt. Euer aller Stadt. Ach Scheiße, Mann, jetzt fange ich wirklich an zu heulen. Bis später. Ach ja, thank you for listening.